In der Apostel, wollen Sie bitte Platz nehmen, wir wollen beginnen. Herr Professor Schieder aus Trier spricht zu uns den von gestern nachgeholten Vortrag, die zeitgeschichtliche Behandlung des Nationalsozialismus in Deutschland und des Faschismus in Italien, ein Vergleich. Bitte schön, Herr Schieder. Meine Damen und Herren, ich muss dasselbe vorwegschicken, was die anderen Kollegen gestern gesagt haben, dass das Thema so weit ist und in einer halben Stunde, wie ich zuletzt erfahren habe, erst ja eben deshalb auch nicht zu bewältigen ist. Ich habe es problematisiert auf bestimmte Polemiken in Deutschland und Italien hin, wie wir sie sehen werden. In keinem Land, von Israel vielleicht abgesehen, hat der deutsche Historikerstreit ein so großes Echo gefunden wie in Italien. Zu leise? Ja. In keinem Land, von Israel vielleicht einmal abgesehen, hat der deutsche Historikerstreit ein so großes Echo gefunden wie in Italien. Das kann auch eigentlich nicht überraschen. Ist doch Italien durch seine faschistische Vergangenheit mehr mit Deutschland verbunden als andere Länder. Und doch unterschied sich die italienische Auseinandersetzung mit dem Historikerstreit ganz erheblich von aller bisherigen Wahrnehmung deutscher zeitgeschichtlicher Kontroversen in Italien. Erstmals nämlich verschränkte sich hier, nicht übrigens umgekehrt in Deutschland, die zeitgeschichtliche Reflexion über den Deutschen mit der über den eigenen Faschismus. War der deutsche Vergleich von italienischem und deutschem Faschismus bisher allenfalls ein akademisches Thema, war der historische Vergleich zwischen italienischem Faschismus und deutschem Nationalsozialismus bisher allenfalls ein akademisches Thema fachhistorischer Kolloquien, so war er in Italien nun plötzlich ein Gegenstand des öffentlichen Diskurses. Die Ursache dafür war meiner Ansicht nach, dass die Italiener längst ihren eigenen Historikerstreit um die faschistische Vergangenheit hatten. Genau genommen sogar schon den zweiten. Es scheint mir deshalb lohnend zu sein, einmal der Frage nachzugehen, weshalb es überhaupt, und dies sowohl in Deutschland als auch in Italien, so viele Jahre nach dem Ende des Faschismus zu solch heftigen Auseinandersetzungen über die faschistische Vergangenheit kommen konnte. Meine These ist, notwendigerweise verkürzt, die folgende. Erstens lag, meine ich, dem Streit der Historiker in beiden Ländern der Versuch zugrunde, einen wissenschaftlichen Paradigmenwechsel in der Beurteilung des Faschismus zu vollziehen. Der Wunsch nach einem solchen Paradigmenwechsel ergab sich zweitens nicht eigentlich aus wissenschaftsimmanenten Gründen, er war vielmehr durchaus politisch bedingt. Mit anderen Worten, Historikerstreit in Deutschland und in Italien war immer auch politischer Streit. Lassen Sie mich das begründen in drei Schritten. Erstens. Fast die gesamte Forschung über den Nationalsozialismus stand in der Bundesrepublik Deutschland, die DDR lasse ich hier vollkommen beiseite, von den 50er bis in die späten 60er Jahre nahezu unter einem einzigen Paradigma, dem von der Totalitarismustheorie vorgegebenen Schema, von der sogenannten Wesensgleichheit der nationalsozialistischen Diktatur Hitlers und der kommunistischen Diktatur Stalins in der Sowjetunion. Die Unterscheidung von totalitärer Demokratie und freiheitlicher Demokratie hatte ursprünglich, vor allem in den USA, zwar einen anderen Sinn. In Westdeutschland diente die Totalitarismustheorie in der Realität jedoch weitgehend, wenn auch nicht ausschließlich, ich erinnere an Bracher, dazu, einer vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Verbrechen des Dritten Reiches auszuweichen. Als eine totalitäre Diktatur neben anderen wurde das Dritte Reich in seiner monströsen historischen Existenz relativiert. Das entsprach dem weltpolitischen Klima in der Zeit des sogenannten Kalten Krieges. In Deutschland bedeutete es aber mehr. Indem man Hitler mit Stalin gleichsetzte, konnte man das NS-Regime als ein dem deutschen Volk aufgezwungenes Diktaturregime interpretieren. Hitler und die NSDAP und nur diese wurden für die Machtergreifung und die verbrecherische Politik des Nationalsozialismus verantwortlich gemacht. Die Mitverantwortung großer Teile der nationalkonservativen Führungsschichten in Heer, Bürokratie und Wirtschaft für die Entstehung und Stabilisierung der NS-Diktatur wurden dagegen im allgemeinen Bewusstsein verdrängt. Desgleichen die Frage nach der Einstellung breiter Bevölkerungsschichten zum Nationalsozialismus. Etwa seit Ende der 60er Jahre wurde diese Auffassung in der deutschen Geschichtswissenschaft jedoch zunehmend in Frage gestellt. Von Historikern wie Martin Broschat oder Hans Mommsen wurde eine Revision des zeitgeschichtlichen Geschichtsbildes gefordert. Die historische Kritik dieser und anderer Historiker richtete sich sukzessive auf alle Bereiche der nationalsozialistischen Politik, auf die Parteipolitik, die Innenpolitik, die sogenannte Judenpolitik, aber auch die Außenpolitik und die Sozial- und Wirtschaftspolitik. Erklärtes Ziel dieses wissenschaftlichen Revisionismus war es, die komplexe Entscheidungs- und Verantwortungsstruktur des NS-Regimes herauszuarbeiten. Der Nationalsozialismus sollte auf diese Weise, wie Broschat sagte, historisiert werden. Unter einer solchen Historisierung war keine Relativierung des Vergangenen zu verstehen. Durch die differenzierende Einordnung des Nationalsozialismus in die deutsche Geschichte sollte vielmehr gerade auch in moralischer Hinsicht ein neuer Bezugsrahmen geschaffen werden. Wenn der Nationalsozialismus zuvor als totalitäre Unterbrechung aus der deutschen Geschichte ausgeklammert werden konnte, so hofften die deutschen Zeithistoriker, die einen Neuansatz forderten, durch seine Eingliederung in die historische Kontinuität auch eine neue moralische Betroffenheit zu bewirken. Sie wandten sich vor allem gegen die mehr und mehr sich ins Unverbindliche verflüchtende Gewohnheit vieler deutscher Politiker, sich bei öffentlichen Anlässen von der, wie es immer hieß, nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu distanzieren, um sich dann über diese möglichst hinwegzusetzen. Man kann nicht sagen, dass sich diese Bewertung der nationalsozialistischen Politik in der deutschen Öffentlichkeit vollständig durchgesetzt hätte. Aber sie hat doch in den 70er und den beginnenden 80er Jahren das Nachdenken der Deutschen über ihre jüngste Vergangenheit verändert. Es wurde klarer als zuvor gesehen, dass nicht ein einzelner Mensch, Hitler, durch Verführung und Gewalt mit Hilfe nur weniger Helfer eine zerstörerische Diktatur errichten konnte, sondern dass hieran konservative und nationale Politiker, Kirchenführer und Militärs, viele bürgerliche Gruppen, ganze soziale Schichten direkt oder indirekt beteiligt waren und sei es auch nur durch ihr Versagen angesichts der heraufkommenden Bedrohung. Hitlers Vernichtungswille kann vor allem nicht allein genügt haben, den organisierten Massenmord unter den europäischen Juden zu bewirken. Diese Interpretation schließt ein, dass es nicht nur unter den Verfolgten, sondern auch in den Führungsschichten und in der Masse des Volkes konsequente Ablehnung und Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus gab, sei es aus politischen, sei es aus religiösen oder sei es einfach aus humanitären Gründen. Gerade die Widerstandsforschung erhielt eine neue Qualität, seitdem klar war, dass die Gegner Hitlers ursprünglich durchaus seine Anhänger gewesen sein konnten. Es ist keine Frage, dass die Erinnerung an die jüngste Geschichte für die Deutschen durch diese neue Sichtweise des Dritten Reiches belastender wurde. Daraus entwickelte sich, weniger bei den Historikern als in der Öffentlichkeit, die Tendenz, sich dieser unliebsamen Konfrontation mit der Vergangenheit zu entziehen. Seit Anfang der 80er Jahre war zu beobachten, dass sich führende deutsche Politiker von der Last der Vergangenheit freizumachen suchten. Es gab hier so etwas wie eine ganz große Koalition des historischen Voluntarismus, die von Franz Josef Strauß und Alfred Dregger über Helmut Kohl bis zu Helmut Schmidt reichte. Ich erinnere nur an das misslungene Spektakel des Besuchs von Präsident Reagan in Bitburg. Es war dieser politische Hintergrund, der den sogenannten Historikerstreit von 1986-87 bedingte. Im Kern war dieser Streit, auf den ich meins natürlich jetzt nicht eingehe, letzten Endes ein Streit um einen einzigen Historiker, um Ernst Nolte. Alle anderen, vor allem Andreas Hillgruber, die man mit ihm absichtsvoll in einen Topf warf, hatten mit Nolte im Grunde nichts zu tun. Er allein setzte sich, als er 1987 erstmals mit einem Zeitungsartikel und schließlich ein Jahr später mit einem umfangreichen Buch über den europäischen Bürgerkrieg an die Öffentlichkeit trat, für eine grundsätzliche Neuinterpretation Hitlers und des Dritten Reiches ein. Das hat er selbst in einem Buch, Antwort an seine Kritiker, das Vergehen der Vergangenheit heißt das Buch, und Untertitel Antwort an seine Kritiker, unterstrichen. Was wollte Nolte? Ohne hier auf Einzelheiten eingehen zu können, nenne ich nur seine beiden Grundthesen. Erstens, der staatlich verordnete Judenmord des Dritten Reichs war zwar singulär in der Art seiner Ausführung, aber er war nicht historisch einmalig. Er steht für Nolte vielmehr in einer Reihe moderner Völkermorde von Stalin bis Pol Pot und Idi Amin. Zweitens, die Vernichtung der Juden, Stichwort Auschwitz, stand in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Massenmord an den Kulaken und anderen sozial Deklassierten durch Stalin, Stichwort Archipel Gulag. In der Terminologie Noltes soll der Nationalsozialismus eine, wie er sagt, Antwort auf die kommunistische Herausforderung gewesen sein. Hitler wird in seiner Interpretation zum europäischen Bürger, Zitat ist das, der die bürgerliche Welt vor der drohenden Vernichtung durch den Bolschewismus verteidigte. Seine Gegenwehr habe dann nur in einer Art Überreaktion oder in einem Überschießen, wie Nolte sagt, geführt, eben zu dem Mord an den Juden. Der Antibolschewismus, also nicht der Antisemitismus, sei das ursprüngliche, wieder ein Zitat von Nolte, im Denken Hitlers gewesen. Es ist keine Frage, dass Nolte, wenn er diese Thesen hätte historisch beweisen können, der ganzen NS-Forschung eine völlig neue Richtung gegeben hätte. In der breiten Öffentlichkeit ist seine relativierende Interpretation auch schon ungewöhnlich stark rezipiert worden. Sie entsprach offensichtlich nur zu gut dem verbreiteten und auch begreiflichen Bedürfnis nach einer historischen Entlastung der Deutschen von ihrer besonderen faschistischen Vergangenheit. Noltes Beweisführung hat jedoch so gut wie niemand überzeugen können unter den Fachhistorikern. Seine Kritiker, allen voran Hans Mommsen, Eberhard Jeckel, Heinrich August Winkler und Hans-Ulrich Wehler, haben vor allem nachweisen können, dass Noltes Bagatellisierung des hitlerschen Antisemitismus nicht der historischen Wahrheit entspricht. Nicht der Antibolschewismus, sondern der Antisemitismus war die primäre Antriebskraft für Hitlers politisches Handeln. Nolte konnte überhaupt nur zu seinen Thesen kommen, weil er, wie ich an anderer Stelle im Einzelnen glaube, nachgewiesen zu haben, nicht nach der historisch-kritischen Methode, sondern nach einer von Heidegger entlehnten philosophischen Methode verfuhr. Abschließend kann man der heute wohl sagen, dass Nolte den Historikerstreit auf der ganzen Linie verloren hat, auch wenn er dem Bedürfnis vieler Politiker nach einer Neubewertung der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands entgegenkam, hat er diese nicht überzeugend begründen können. Kommen wir zu einem zweiten Abschnitt. Auch in der Zeitgeschichtsforschung Italiens bestand nach 1945 zunächst eindeutig die Tendenz der Auseinandersetzung mit der faschistischen Vergangenheit als solcher auszuweichen. Nicht das faschistische Regime Mussolinis selbst, sondern nur der antifaschistische Widerstand gegen dieses wurde von der Forschung wahrgenommen. Die Gründe dafür sind bekannt. Die Resistenza gegen den Faschismus war die politische und moralische Legitimation für die demokratische Verfassungsschöpfung von 1947. In Übereinstimmung damit sah es die italienische Zeitgeschichtsforschung als ihre eigentliche Aufgabe an, die historische Berechtigung der staatstragenden Koalition des Antifaschismus wissenschaftlich zu untermauern. Diese einseitige Konzentration der zeitgeschichtlichen Forschung auf den Antifaschismus und die Resistenza hatte drei Konsequenzen. Zum Ersten wurde dadurch die historische Erinnerung an das gegenüber dem Faschismus bessere Italien bewahrt. Das war in erster Linie eine Frage der politischen Moral, weniger der historischen Kritik. Ein großer Teil dieser Resistenzerforschungen lief auch eher auf heroisierende Spurensicherung als auf quellenkritische Forschung hinaus. Wichtig war aber zweitens, dass Antifaschismo und Resistenza als Secondo Risorgimento interpretiert wurden. Die Katholiken und die sozialistische Arbeiterschaft, die außerhalb des bürgerlichen Nationalstaats geblieben waren, sollten durch die Fiktion dieses Secondo Risorgimento sozusagen rückwirkend in den nationalen Konsens integriert werden. Sowohl die katholische als auch die sozialistisch-kommunistische Kultur Italiens wurden daher nach 1945 in sicherlich überproportionaler, aber beeindruckender Weise historisch erforscht. Zum Dritten hatte die antifaschistische Orientierung der Zeitgeschichte aber zur Folge, dass der Faschismus selbst aus der Forschung ausgeklammert wurde. Fern aller historischen Kritik lehnte man es ab, diesen aus sich selbst heraus zu verstehen. Der Faschismus wurde gleichsam ein für alle Male das Reich des Bösen verdammt. Es liegt auf der Hand, dass das antifaschistische Paradigma sich in dieser Hinsicht am fragwürdigsten darstellt. Den Faschismus pauschal ins historische Abseits zu stellen, ohne ihn in seiner Geschichte aufzuarbeiten, konnten sich allenfalls die Historiker erlauben, die unter seiner Herrschaft noch persönlich zu leiden gehabt hätten, also Historiker etwa wie Leo Valiani und andere. Bei einer jüngeren postfaschistischen Generation musste jedoch unweigerlich einmal die wissenschaftliche Neugier über den bloßen Abscheu vor dem Faschismus obsiegen. Eben dies war in den 60er Jahren der Fall, als die bis dahin weitgehend geschlossenen Archive der faschistischen Zeit für die Historiker geöffnet wurden. Es war eine Gruppe junger römischer Historiker, die sich Mitte der 60er Jahre entschlossen der Erforschung des italienischen Faschismus zuwandte. Alberto Acquarone, Piero Melograni, Giuseppe Rossini und vor allem Renzo De Felice ließen sich dabei zunächst von der Maxime leiten, dass man die historische Realität des Faschismus erst genau kennen müsse, bevor man über diesen kritisch urteilen könne. Anstelle der bloß subjektiven Verurteilung des Faschismus setzten sie die Objektivität der historischen Darstellung. Das waren eigentlich selbstverständliche Voraussetzungen historischer Erkenntnis, die für die NS-Forschung in Deutschland auch von Anfang an gegeben waren. In dem eigentümlichen Klima der italienischen Politik, in dem der antifaschistische Geschichtsmythos vielfach zu einer Art politischer Lebenslüge geworden war, waren solche scheinbar selbstverständlichen Grundsätze jedoch nur schwer durchzusetzen. Vor allem De Felice zog mit einer wachsenden Zahl von Schülern, ich nenne nur, also von Simona Colarizzi bis Emilio Gentile, um nur die bedeutendsten zu nennen, zog er wie ein Eisbrecher seine Spur durch eine erstarrte Forschungslandschaft. Seine große Biografie Mussolinis weitete sich mehr und mehr zu einer umfassenden Gesamtdarstellung des faschistischen Italiens aus. Von Band zu Band der Mussolini-Biografie zeigte sich aber auch mehr, dass seine imponierende dokumentarische Forschungsleistung durchaus eine rechtfertigende Tendenz hatte. Ganz so voraussetzungslos, wie De Felice behauptet hatte, waren seine Faschismusforschungen in politischer Hinsicht eben doch nicht. Es ist keine Frage, dass er die antifaschistische Geschichtsschreibung an ihrem empfindlichsten Punkt treffen wollte. Wenn der Faschismus gewissermaßen zum Normalfall der italienischen Geschichte erklärt wurde, bestand eigentlich kein Grund mehr, die Gegnerschaft gegen den Faschismus als eine besondere historische Leistung anzusehen. Die Historisierung des Faschismus sollte die Entmythologisierung des Antifaschismus bewirken. Man sollte daher annehmen, dass De Felice mit seinen Faschismusforschungen eine große zeitgeschichtliche Debatte ausgelöst hätte. Erstaunlicherweise hatte er jedoch zunächst kaum Resonanz. Wenn man von der Diskussion über den ersten Band seiner Mussolini-Biografie, Mussolini il Revolutionario, einmal absieht, das hatte besondere Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehe, wurde seine Herausforderung nicht angenommen. Das lag zum einen daran, dass die antifaschistisch orientierte Geschichtsschreibung, schon weil sie die Quellen nicht kannte oder auch nicht kennen wollte, zu keiner ernsthaften Auseinandersetzung fähig war. Zum anderen schien eine wissenschaftliche Abwehr De Felices auch gar nicht nötig zu sein. Das antifaschistische Paradigma beherrschte bis in die 70er Jahre hinein, im Unterricht an Schulen und Universitäten, aber auch in den Medien und anderswo, fast unangefochten das Feld. Das änderte sich erst, als De Felice 1975 seine akademische Zurückhaltung aufgab und mit seinen berühmten Intervista sul Fascismo zum Mittel der publizistischen Polemik griff. Wenn er sich bis dahin nicht zu Unrecht über eine Mauer des Schweigens beklagt hatte, so konnte er sich nun des öffentlichen Interesses kaum noch erwehren. Der Intervista löste einen öffentlichen Historikerstreit aus, wie ihn Italien bis dahin noch kaum erlebt hatte. Bezeichnenderweise waren alle Elemente und Erscheinungsformen eines aufgeregten öffentlichen Diskurses, wie wir sie aus dem deutschen Historikerstreit kennen, auch schon in diesem italienischen zu finden. Auch in Italien waren es schon die politischen Rahmenbedingungen, die dem Vorstoß De Felices weit über die historische Zunft hinaus Resonanz verschafften. Der Intervista erschien 1975, wenige Wochen nach dem aufsehenerregenden Wahlsieg des PG in Kommunal- und Regionalwahlen. Der Compromesso Storico schien damit vor der Tür zu stehen. De Felice nahm dazu in seinem Intervista überdeutlich Stellung. Der 1924 gescheiterte Versuch, den Faschismus zu konstitutionalisieren, den die liberal-konservativen Führungsgruppen Italiens unternommen hatten, verglich De Felice kühn mit der Normalisierungspolitik gegenüber den Kommunisten, wie sie Mitte der 70er Jahre besonders von Aldo Moro betrieben worden ist. Dies ist, behauptete er in einer einigermaßen gewagten Analogie, ich zitiere, ein Manöver, das sich mir heute zu wiederholen scheint, wo ein bestimmter Teil des italienischen Bürgertums eine Beteiligung der Kommunisten an der Macht in der Annahme befürwortet, man könne aus ihnen Sozialdemokraten machen. Der antifaschistische Konsens, der ohne Frage die geistige Voraussetzung für die Idee des Compromesso Storico war, wurde damit von ihm brüsk aufgekündigt. Vor diesem Hintergrund sind auch seine eigentlichen wissenschaftlichen Aussagen, auf die ich mich jetzt konzentrieren will, über den Faschismus zu sehen, im Intervista immer. Es sind vor allem drei Gesichtspunkte, die er in den Vordergrund stellte. Zum ersten hob er hervor, dass der Faschismus in Italien als Bewegung einen, also Movimento, einen modernisierenden, ja revolutionierenden Charakter gehabt habe. Zweitens unterstrich De Felice nachdrücklich, dass das faschistische Regime, zumindest in den Jahren zwischen 1929 und 1936, nicht auf polizeistaatlichem Zwang und politischem Terror, sondern auf einem breiten Massenkonsens beruht hätte. Mit beiden Thesen stellt er das historische Recht des Antifaschismus in Frage. Wenn der Faschismus in bestimmter Hinsicht einen fortschrittlichen Charakter gehabt und die Italiener ihm sogar freiwillig zugestimmt hätten, so müsste man die historische Rolle der antifaschistischen Opposition in der Tat anders bewerten als bisher. Es ist deshalb verständlich, dass sich hieran erregte Diskussionen geknüpft haben. Einer der schärfsten Kritiker De Felices, der Turiner Historiker Nicola Tranfaglia, hat ihn in diesem Zusammenhang vorgehalten, als erster Historiker nach 1945, ich zitiere, den Versuch einer Rehabilitierung der faschistischen Bewegung gemacht zu haben. De Felice hat sich in dieser Auseinandersetzung jedoch letzten Endes behaupten können. Man war auch nicht in der Lage, sich mit seiner dritten wissenschaftlichen These angemessen auseinanderzusetzen. Sie lief auf die Behauptung hinaus, dass der italienische Faschismus auf der ganzen Linie von seinem deutschen Pendant abgehoben werden müsse. De Felice bezeichnete es geradezu, ich zitiere, als eine seiner Grundüberzeugungen, dass, wieder Zitat, im Grunde die Unterschiede zwischen italienischem Faschismus und Nationalsozialismus enorm groß seien. Es handle sich, wieder Zitat, um zwei Welten, zwei Traditionen, zwei Nationalgeschichten, die sich so stark unterschieden, dass es außerordentlich schwierig sei, wieder Zitat, sie unter einem gemeinsamen Blickwinkel zu vereinen. Der italienische Faschismus wurde damit als ein historisch singuläres Regime interpretiert. Die Beweise, die De Felice freilich dafür vorlegte, waren nicht besonders haltbar. Erstens behauptete er, dass die faschistische Bewegung in Italien vor ihrer Machtergreifung im Unterschied zum Nationalsozialismus nicht vom großen Kapital finanziert worden sei, sondern vor allem durch die eigenen Mitglieder. Aufgrund der Forschungen von Henry Turner und anderen war ja auch schon damals bekannt, dass für die NSDAP in dieser Hinsicht exakt dasselbe galt wie für den PNF. Nicht anders steht es mit der zweiten Behauptung De Felices, wonach es nur im italienischen Faschismus, nicht jedoch auch im deutschen, die Idee eines neuen Menschen und eine vitalistische Zukunftsverherrlichung gegeben habe. Bekanntlich gehört diese Attitüde ebenso zum ideologischen Grundgepäck des Nationalsozialismus wie des italienischen Faschismus. Und was nach De Felice schließlich drittens Besonderheiten der faschistischen Regimebildung in Italien sein sollen, war ebenfalls auch für den Nationalsozialismus typisch. So wie Mussolinis Machtergreifung, das, ich zitiere De Felice, Ergebnis eines Kompromisses zwischen dem Faschismus und der traditionalen herrschenden Klasse war, war dies bekanntlich auch die Hitlers. Wenn in Italien 1922, ich zitiere wieder, alle diejenigen Voraussetzungen, die den Aufstieg des Faschismus begünstigt und entschieden hatten, im Abklingen waren, So verhielt sich das 1933 mit dem Nationalsozialismus nicht anders. Und der von De Felice schließlich angeführte Versuch der nationalkonservativen Bündnispartners Mussolinis, den Faschismus zu konstitutionalisieren, entspricht schließlich exakt dem Zähmungskonzept Papens gegenüber Hitler. Hier zeigt sich, dass De Felice die längst gesicherten Erkenntnisse der NS-Forschung überhaupt nicht präsent waren. Hätte er sich wirklich auf den historischen Vergleich der beiden Faschismen eingelassen, so hätte er sich jedenfalls nicht der Erkenntnis entziehen können, dass der Germanofaschismus seiner Entstehung und seiner politischen Etablierung, nicht allerdings seiner totalitären Ausformung nach, in hohem Maße dem historischen Modell des Italofaschismus entsprach. Ich komme zu dem letzten Abschnitt. Dass De Felice dem italienischen Faschismus unwidersprochen vom Nationalsozialismus absetzen konnte, lag freilich auch daran, dass seine Kritiker, von Ausnahmen wie Enzo Colotti abgesehen, über den Nationalsozialismus nicht besser informiert waren als er selbst. Die antifaschistische Geschichtsschreibung unterschied sich mit ihrer pauschalen Distanzierung vom Nazifaschismo in den 70er Jahren in dieser Hinsicht noch nicht von ihrem revisionistischen Kritiker. Erst gut ein Jahrzehnt später sah das anders aus, als De Felice neuerdings einen öffentlichen Historikerstreit entfesselte. Auch dieses Mal war es offensichtlich ein politischer Anlass, der den römischen Historiker dazu verführte, sich ein zweites Mal mit der historischen Kultur des Antifaschismus anzulegen. Wurde er 1975 von der Sorge vor dem Compromesso Storico umgetrieben, so ging es Ende 1987 um den Versuch der Regierung Craxi, das politische System, das hält noch an, der Versuch, das politische System Italiens durch eine grundlegende Verfassungsreform zu verändern. De Felice meldete sich dabei in zwei Interviews mit dem Journalisten Giuliano Ferrara zu Wort, indem er dafür plädierte, zitiere, mit der offiziellen Kultur des Antifaschismo zu brechen, da deren schematische Entgegensetzung zum Faschismus längst obsolet geworden sei. Es kann nicht überraschen, dass De Felice mit dieser provozierenden Forderung in der italienischen Öffentlichkeit wiederum eine stürmische Debatte auslöste. Diese kann hier im Einzelnen nicht interessieren. Aus deutscher Sicht ist an diesem zweiten Historikerstreit aber interessant, dass die faschistische Vergangenheit, anders als noch in den 70er Jahren, in Italien nunmehr explizit mit der des Nationalsozialismus in Deutschland in Beziehung gesetzt wurde. Ursache dafür war, und damit schließt sich der Kreis, wie ich meine, der deutsche Historikerstreit. De Felice nahm in seinem ersten Interview vom Dezember 1987 darauf selbst indirekt Bezug. Er sah nämlich den italienischen Faschismus nicht nur, ich zitiere ihn, vor der Anklage des Genozids geschützt und außerhalb des sengenden Lichtkegels des Holocaust stehen, sondern er hielt ihn in vieler Hinsicht sogar für, wieder Zitat, besser als den französischen oder den holländischen Faschismus. Das konnte nur bedeuten, dass er den italienischen Faschismus im Unterschied zu anderen faschistischen Bewegungen im Hinblick auf die Judenvernichtung selbst von der Kollaboration mit den Nationalsozialisten freisprechen wollte. Dem entspricht, dass er sich etwa zur gleichen Zeit an anderer Stelle vehement gegen die Auffassung aussprach, dass es innerhalb des italienischen Faschismus überhaupt einen Rassismus gegeben hätte. Genau an diesem Punkt aber setzte der Widerspruch gegen De Felice ein. Anders als noch Mitte der 70er Jahre ist das Gewaltpotenzial des italienischen Faschismus heute intensiver erforscht. Dieser Forschungsprozess ist zwar noch nicht abgeschlossen, nach meinem Eindruck zeichnen sich jedoch bisher zweierlei ab. Zum einen stellt sich mehr und mehr heraus, dass Mussolini seinen faschistischen Staat zwar diktatorisch, aber letzten Endes nicht terroristisch regierte. Die antifaschistische Opposition wurde zwar durch die politische Geheimpolizei, die Ovra, durch politische Sondergerichte und polizeilich verordnete Verbannungsmaßnahmen, Confino, konsequent verfolgt. Aber diese Verfolgungsmaßnahmen können nicht mit dem Staatsterror gleichgesetzt werden, den SD, SS, Gestapo und Volksgerichtshöfe in Deutschland ausgeübt haben. Andererseits wird jedoch zunehmend deutlich, dass auch das faschistische Regime eine Politik betrieben hat, die nicht anders als rassistisch bezeichnet werden kann. Rassistisch heißt nicht, oder jedenfalls nicht in erster Linie antisemitisch. Es gab innerhalb des italienischen Faschismus zunächst nur unbedeutende antisemitische Gruppierungen. In der faschistischen Führungselite machten zu Anfang des Regimes sogar einige Juden an prominenter Stelle politische Karriere. Dass die italienische Besatzungszone im Süden Frankreichs im Krieg oft ein letzter Fluchtpunkt für die von der SS verfolgten Juden Europas war, ist seit langem bekannt. Neuerdings wissen wir sogar aus dem Buch von Vogt, dass das faschistische Italien seit 1933 Zehntausenden von europäischen Juden Unterschlupf bot oder als Durchgangsland für Emigranten auf der Flucht vor den Nationalsozialisten diente. Dem steht aber entgegen, dass Mussolini 1938 auch in Italien antijüdische Rassengesetze durchsetzte, die etwa den Nürnberger Gesetzen, den sogenannten von 1935, entsprachen. Und es ist keine Frage, dass in Mussolinis Kollaborationsregime 1933 bis 1945 in der Repubblica di Salò bei der Deportation von etwa einem Sechstel der insgesamt 70.000 italienischen Juden in die nationalsozialistischen Vernichtungslager auch mancher Italiener behilflich war. Bei der Suche nach der Ursache für diesen widersprüchlichen Befund haben kritische italienische Historiker ihren Blick auf die faschistische Unterdrückungspolitik gegenüber Slawen sowie vor allem gegenüber Afrikanern in den italienischen Kolonien Tripolitania und Abessinia gerichtet. Wir wissen heute, wenn auch erst unvollkommen, dass die italienischen Faschisten auf dem Balkan über die militärische Besetzung hinaus Konzentrationslager für politische Gefangene einrichteten, in denen viele der Eingekerkerten zugrunde gingen. Vor allem aber wurde gegenüber der afrikanischen Bevölkerung in den italienischen Kolonien eine Repressionspolitik betrieben, die nach dem Urteil von Giorgio Rocha und Angelo Del Borca einem Genozid gleichkamen. Von der aufständischen Nomadenbevölkerung in der Cyrenaika kamen zwischen 1929 und 1931 etwa 40.000 bis 60.000 Menschen in Konzentrationslagern um. Rocha hat neuerdings auch zweifelsfrei nachweisen können, dass 1935-36 im Abessinienkrieg auf Mussolinis persönliches Geheiß hin in größeren Mengen Giftgas eingesetzt worden ist. Angesichts solcher Tatbestände kann es nicht verwundern, dass De Felicis Versuch, den italienischen Faschismus von jeder rassistisch motivierten Politik freizusprechen, energisch widersprochen worden ist. Von Paolo Alatri wurde ihm beispielsweise vorgehalten, dass die antisemitische Rassengesetzgebung von 1938, mit der Mussolini sich dem deutschen Alliierten anpasste, nicht zustande gekommen wäre, wenn der Antisemitismus innerhalb des italienischen Faschismus nicht schon gewisse Wurzeln gehabt hätte. Einen Schritt weiter ging Roberto Finzi mit dem Hinweis, dass die diskriminierende Spezialzählung der jüdischen Staatsbürger, welche die Rassenabteilung des Innenministeriums im August 1938 durchführen ließ und seitdem laufend auf dem letzten Stand hielt, am Anfang aller späteren antisemitischen Polizeiaktionen des Faschismus stand. Von der Beihilfe zum nationalsozialistischen Völkermord sprach er den Faschismus daher ebenso wenig frei wie etwa Paolo Spiano, der De Felice entgegenhielt, dass der Faschismus, ich zitiere, die Rassentheorien Hitlers akzeptiert und geteilt und häufig auch die Juden dem Henker ausgeliefert habe. Ein Historiker wie Alessandro Galante Garone schließlich, der selbst noch in der Resistenza aktiv war, kam schließlich zu dem Fazit, zitiere, der grausame Verbrecher ist in moralischer Hinsicht nicht viel schlechter als sein Helfershelfer. Es blieb nicht beim bloßen Widerspruch. De Felicis offenkundiges Bestreben, die historische Interpretation des italienischen Faschismus strikt von der des Nationalsozialismus abzutrennen, führte vielmehr dazu, dass er von seinen Kritikern in die Nähe eines Historikers gerückt wurde, mit dem er heute ganz bestimmt nichts zu tun haben will, nämlich in die von Ernst Nolte. Was er vermeiden wollte, hat er so selbst mit herbeigeführt. Die Verschränkung der italienischen mit der deutschen Diskussion über die Verbrechensbilanz der faschistischen Vergangenheit. Auf der Linie des in Deutschland von Ernst Nolte verursachten Historikerstreits neige De Felice dazu, wurde etwa von Gabriele Turi gesagt, zitiere, den italienischen Faschismus von jeder Verwicklung mit dem Holocaust freizusprechen. Noch pointierter äußerte sich Enzo Colotti, zitiere, die deutschen Revisionisten tendieren dazu, den Ausnahmecharakter des Holocaust zu leugnen. Die italienischen unterstreichen seinen Ausnahmecharakter, damit sie sich mit dem Holocaust nicht die Hände schmutzig machen. Das sind sicherlich polemische Überspitzungen. Der Vorwurf einer beschönigenden Deutung des Faschismus wird De Felice mit Blick auf den deutschen Historikerstreit aber sicherlich zu Recht gemacht. Im deutschen und im italienischen Streit der Historiker über die Vergangenheit des Faschismus bestehen zwar verkehrte Fronten, wird in Deutschland der Versuch gemacht, die herrschende Meinung, der Nationalsozialismus sei infolge seiner einzigartigen Verbrechensbilanz historisch singulär, zu relativieren, so wird der Faschismus in Italien umgekehrt entgegen der bisherigen Auffassung als einzigartiges historisches Phänomen hingestellt. Doch ist in der Tat festzustellen, dass es bei aller inhaltlichen Verschiedenheit eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen dem historischen Revisionismus in Italien und in Deutschland gibt. Gustavo Corni hat diesen Sachverhalt neben vielen anderen am prägnantesten auf einen Nenner gebracht. Ich zitiere Corni: Die objektive Gemeinsamkeit der beiden Revisionismen besteht in der Reduktion des negativen Charakters der jeweiligen faschistischen Regime. Während De Felice und seine Anhänger jedoch den Akzent auf die Einzigartigkeit des Faschismus legen, suchen die deutschen Revisionisten die Einzigartigkeit des nationalsozialistischen Phänomens abzuleugnen. So wie im deutschen Historikerstreit alle revisionistischen Interpretationsversuche durch den Hinweis auf die gerade auch im Vergleich zu anderen Genoziden historische Sonderstellung der nationalsozialistischen Judenvernichtung abgewiesen werden konnten, mussten sich die revisionistischen Historiker in Italien von ihren Kritikern umgekehrt sagen lassen, dass auch der Faschismus nicht von dem Vorwurf rassistischer Unterdrückungspolitik freigesprochen werden könne. In beiden Fällen ist somit letzten Endes der Versuch gescheitert, aus der Geschichte des Faschismus gewissermaßen herauszutreten. Deutsche und Italiener werden, jeweils auf ihre besondere Weise natürlich, weiterhin mit ihrer faschistischen Vergangenheit leben müssen. Und es sollte die Aufgabe der Historiker sein, sie ständig daran zu erinnern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schieder, für diesen Vortrag, der ein Schlusspunkt oder eher ein Ausrufungszeichen zu unserem Kolloquium gewesen ist. Ich bitte nun um Wortmeldungen für die Diskussion. Da es 10 Minuten vor 10 ist, sind wir immer noch knapp in der Zeit wie gestern. Und ich bitte also um kurze Intervention, nicht um lange. Herr Lipp. Interventionen nur möglich sind, dann ist meines Erachtens eine Diskussion sinnlos. Denn man könnte eigentlich jeder ihrer Positionen widersprechen und könnte sagen, dass auch die Kollegen, die Sie einigermaßen polemisch darstellen, vielleicht abgesehen von Nolte, nicht richtig dargestellt oder nur sehr partiell dargestellt sind. Dass eben auch die Fronten im Historikerstreit, im sogenannten Historikerstreit, meines Erachtens insofern nicht richtig wiedergegeben worden sind, als ja die seriösen Kollegen, die sich des Totalitarismusbegriffs bedient haben, nie die Tendenz einer Verharmlosung des Dritten Reiches damit beabsichtigt haben. Sie haben selbst auf Bracher hingewiesen und dasselbe gilt ja auch für Hildebrand und Hillgruber. Und was die grundsätzlichen Aussagen über Nationalsozialismus und Faschismus angeht, über den Vergleich, da meine ich, müsste man sehr viel präziser vergleichen können und vor allen Dingen die Frage der Herkunft und des Wesens der beiden Ideologien gründlicher anschauen. Und dann käme man vielleicht doch zu der Überzeugung, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus schon daher zu konstatieren ist, dass der italienische Faschismus, wie eben gerade auch De Felice festgestellt hat, sehr viel mehr im traditionellen Nationalismus der Italiener begründet ist, während der deutsche Nationalsozialismus auf einer völlig anderen, aus der Tradition des Nationalismus herausfallenden oder nur am rechtesten Rand entwickelten völkischen Weltanschauung beruht und dass von daher der völkische Rassismus das Wesen des deutschen Nationalsozialismus ausmacht, während er das Wesen des italienischen Faschismus durchaus nicht ausmacht. Dies sind einige Grundsatzeinwendungen Im Übrigen müsste man, wie gesagt, viel gründlicher in die Texte hineinschauen, um diese Behauptungen und diese Stellungnahmen diskutieren zu können, als das hier jetzt leider möglich ist. Dankeschön, Herr Professor Bandusch. Was Herr Will soeben gesagt hat, und ich möchte vor allem dieses schreckliche Wort vom Historikerstreit als völlig unhistorisch und bezeichnen. Sie wissen selbst, und Sie haben mal darauf hingewiesen, dass Neubte ja ursprünglich kein Historiker war, dass Herr Vater und ich ihn habilitiert haben, obwohl er eben von Heidegger kam und damals ja Philologe, Professor für also Studienrat für klassische Philologie war, das aber sein Werk als eine sehr gründliche Analyse der mit gewissen Hinweis auf gewissen Parallelen, ja, darauf haben Sie ja gar nicht hingewiesen, das ist, glaube ich, aber doch entscheidend, mit eben der Action Française gewesen ist, und dass er selbst ja auch gestanden hat, dass er ja eigentlich nie Geschichte studiert hatte. Nun bin ich durchaus fern davon zu sagen, dass nur Leute, die Ordinarien an Universitäten sind, das Recht haben, sich Historiker zu nennen. Weder Voltaire noch Gibbon waren Geschichtsprofessoren. Aber trotzdem ist eben Neubte primär kein Historiker, und sein entscheidender Kritiker ist auch Habermas, ist ja auch kein Historiker gewesen. Es ist also eigentlich ein Streit zwischen zwei ursprünglich Nicht-Historikern, was erfüllt ist, das sich auch zeigt durch die Übertreibungen und eigentlich vor den Historismus zurückgehenden Verabsolutierungen, sowohl im einen wie im anderen Fall. Dass es zwischen Faschismus und Nationalsozialismus viele Berührungspunkte gegeben hat, das ist eigentlich eine Binsenwahrheit, das ist schon, steht ja schon in Hitlers Mein Kampf, seine Bewunderung für Mussolini, aber dann ist auch eben seine Bewunderung im Grunde, die er eben nicht schreibt, doch dann für die Methoden, und zwar nicht nur bei Hitler, sondern auch noch bei anderen, für die Methoden des Stalinismus. Man könnte ebenso gut sagen, sowohl Mussolini wie Hitler haben die Methoden nicht nur des Stalinismus, sondern auch Lenins übernommen. Und ich möchte nur darauf hinweisen, bezeichnen, dass etwas, was in Deutschland unmöglich wäre, dass man zum 100. Geburtstag des Mussolini in Riccione eine Tagung veranstaltete unter der geistigen Leitung von Leo Valiani, der bezeichnenderweise bei ihren Ausführungen nur ganz am Rande vorgekommen ist. Leo Valiani, der hier bei uns auch bei der Diskussion über Nationalsozialismus mitbrach und mir zusammen hier gewesen ist. Und da war auch sowohl Paolo Spriano wie Renzo Di Felice wie Emilio Gentile, und als einziger Ausländer war ich dort eingeladen. Etwas, was in Deutschland also unvorstellbar wäre, eine Tagung über Adolf Hitler zum 100. Geburtstag von Adolf Hitler. Und das ist eine wissenschaftliche Tagung. Und ich glaube, hier ist schon ein ganz wesentlicher Unterschied. Und in der Praxis, ich habe beide Systeme in der Praxis erlebt und kann sagen, in der Praxis war ein gewaltiger, ganz gewaltiger Unterschied. Vielen Dank. Ich habe jetzt Wortmeldungen von Herrn Cervelli, von Herrn Weiß, von Herrn Skiera, Herrn Ara und Herrn Hammerstein. Habe ich einen vergessen, Herr Hunecke? Professor Cervelli. Io volevo richiamare l'attenzione su alcune parti della relazione di Wolfgang Schieder relative alla interpretazione di Nolte nel contesto dell'historica Streit. La mia impressione è che esista superficiale, che è quello della disputa storiografica o storiografico-ideologica. Poi esista un livello più profondo, su cui io non sono un contemporaneista, quindi può darsi che mi sfuggano degli elementi. Mi è parsa che non ci sia stata una riflessione adeguata. Nel 1986, quindi nel vivo, già all'inizio dell'Historiker Streit, sulla Historische Zeitschrift uscì un saggio di Nolte su Heidegger, molto importante secondo me, e non separabile dai contenuti dell'Historiker Streit in quanto tale. Credo che questo nesso, diciamo, concettuale, speculativo fra l'aspetto vistoso, insomma, no, della posizione storiografica e quello più sotterraneo, più nascosto, a veder mio reperibile, ecco, proprio nel saggio di Nolte su Heidegger, lì c'erano delle radici. Ho avuto questa impressione. Se questo è vero, allora potremmo andare a leggere le memorie di Carl Levitt. Ecco che allora andiamo a scavare, insomma, no, sotto così la superficie, insomma, no, della discussione, della disputa. Una seconda osservazione, sempre nel merito delle tesi di Nolte. Molto risalto è stato dato alla nazionalsocialismo, bolscevismo, Hitler, Stalin, Auschwitz, Gulag e via dicendo. Ma Nolte ha anche richiamato, insomma, no, in termini di, nelle polemiche in Germania, questo è stato sottolineato peraltro, la tesi, ritenendola attendibile, insomma, no, della dichiarazione di guerra di Chaim Weizmann nel settembre 1939. Ecco, questo particolare a me è parso interessante, insomma, no? Perché? Perché era stato oggetto di discussione non nella fase, semplicemente nella fase dell'Historiker Streit, ma ancor prima, 10 anni prima, nella disputa revisionistica di Forisson. Io ricordo un antichista di altissimo livello, Pierre Vidal-Naquet, intervenire, insomma, no? Proprio su questo punto, insomma, no? Cioè sull'argomento della dichiarazione di guerra alla Germania nazionalsocialista nel settembre 1939, fondata sull'intervista di Chaim Weizmann, mi pare al Times, adesso non ricordo esattamente. E ancora prima questo punto particolare era stato fatto oggetto di disputa nel processo Eichmann. Ecco che allora io mi trovo davanti non semplicemente, come dire, il lato clamoroso, eclatante, insomma, no? Hitler, Stalin e cose di questo genere. Sì, insomma, è bene che se ne discuta, ma è proprio così l'aspetto, a veder mio, esteriore, insomma, della discussione. Ce n'è uno, appunto, molto più interno, che, e concludo, esemplificherei, per quanto è a mia conoscenza, su questi due passaggi. Il saggio di Nolte su Heidegger, nella Historische Zeitschrift del 1986, e sua coincidenza pubblicistica con l'inizio dell'Historische Streit. E secondo, questo filo conduttore che lega a distanza di anni il processo Eichmann, ho in mente il libro di Hannah Arendt evidentemente che discute questo punto, il revisionismo alla Faurisson, la disputa dell'Historische Streit sollevata da Nolte su questo punto specifico, l'intervista di Chaim Weizmann del settembre 1939. Pierre Vidal-Naquet ha affrontato la questione dal punto di vista della esegesi delle fonti, cioè la validità dell'intervista come fonte, e dal punto di vista di una discussione, ma molto in profondità, sull'antisemitismo. Non ho altro da... Grazie, professor Weizmann. Ich bin kein Zeithistoriker und bin auch kein Fachmann für diese Zeit, so wie es etwa Herr Schieder ist oder Herr Lill. Ich möchte nur ein paar allgemeine Bemerkungen machen, die mehr aus der Sicht des beobachtenden Zeitgenossen kommen. Das erste ist, ich finde, man kann trotz allem den Faschismus, das haben Sie auch nicht getan, den Faschismus zu stark mit dem Nationalsozialismus auf eine Stufe stellen. Sie haben ja selbst auch die gewaltigen Unterschiede genannt. Es gibt trotz der neuerdings wohl erwiesenen Morde in den Kolonien, gibt es doch keinen Holocaust beim Faschismus. Der Faschismus war ungleich viel toleranter als der Nationalsozialismus, hat Juden geschützt und so weiter. Und ich finde, es gibt auch noch einen anderen Unterschied zwischen dem Faschismus und dem Nationalsozialismus und zwischen Italien und Deutschland. Italien hat doch einen wesentlich größeren eigenen Beitrag dazu geleistet, sich zu befreien vom Faschismus. Und Mussolini war ja schon abgesetzt und kaltgestellt. Und die deutschen Truppen, die Deutschen haben ja die italienischen Truppen als Feinde behandelt. Italien hatte sich also schon selbst vom Faschismus befreit, kann man sagen, natürlich auch mit Hilfe der Alliierten. Aber es ist ein Unterschied zur Situation in Deutschland. Und ist mir aufgefallen, Sie haben die Totalitarismus-Theorie zu stark in die Ecke gerückt, dass damit nur die Deutschen sich hätten exkulpieren wollen. So einfach, glaube ich, ist die Sache nicht. Und wir haben ja gerade jetzt im letzten halben Jahr sehr viel erfahren über die Verhältnisse, in den nunmehr in den früheren kommunistischen Staaten. Es gab ja viele Methoden, die durchaus vergleichbar und ähnlich waren. Und auch die Art, wie eine kleine Minderheit mit einem ungeheuren Machtapparat eine ganze Nation kontrolliert hat, da gibt es doch sicher Parallelen. Sie haben gesagt, haben die Historisierung des Nationalsozialismus angesprochen. Ich muss gestehen, ich selbst war immer sehr skeptisch gegen diese Versuche der Historisierung. Aber es ist ja nicht nur diese Gruppe, die im Historikerstreit immer genannt wurde, sondern es war ja auch Broschardt und es war Hans Mommsen mit seinen Theorien, die auch für die Historisierung im Grunde plädiert haben. Und das vierte, ich glaube, Nolte wird gewaltig überschätzt. Das hat ja auch Herr Wandruschka schon gesagt. Und Sie haben auch dankenswerterweise Nolte abgesetzt von Hilgruber und Hildebrand und so weiter. Also ich halte auch persönlich gar nichts von den Theorien Noltes. Und ich glaube, man sollte ihn auch nicht zu ernst nehmen als Historiker. Und er steht allein. Ich glaube auch nicht, dass er großen Einfluss auf die Öffentlichkeit in Deutschland ausgeübt hat. Vielleicht ist im Ausland manchmal der Eindruck zu stark entstanden, als ob Nolte repräsentativ für die deutschen Historiker sei. Da ist also meiner Ansicht nach überhaupt keine Rede von. Ja. Silenzio, scusate. Wir haben eine geordnete Diskussion, wo nur derjenige spricht, der aufgefordert wird. Ich bitte um Beachtung dieser Tatsache. Herr Professor Skira, bitte. Wenn Sie sich zum Wort melden wollen, bitte schön. Bitte. Io sono molto contento che abbiamo avuto l'occasione di finire questo incontro con una comunicazione, una conferenza, un contributo come questo, non perché condivida in particolare le tesi del mio amico Wolfgang Schieder, ma perché credo che è un segno di grande vitalità che noi riusciamo in una associazione come la nostra, che è fatta di persone che appartengono a generazioni diverse, che hanno avuto formazioni diverse, che hanno anche credenze diverse, ideologie diverse, mi pare molto importante che si possa discutere con serietà, anche se nell'ambito che abbiamo stabilito prima, le regole del gioco che ci siamo fissate le sapevamo da prima, cioè abbiamo poco tempo a disposizione, la conferenza poteva durare solo mezz'ora, quindi naturalmente poteva dar conto solo di quello che poteva dar, di cui poteva dar conto. Quindi io sono molto contento di questo fatto e anche del caso che ha voluto che si concentrasse stamattina. Questo. Mi sembra molto significativo che abbiamo iniziato con una bella lettura globale del Medioevo, sul Medioevo, e che finiamo con questa cosa che è una proiezione anche negli anni futuri, insomma, perché questi sono i conti che dobbiamo fare tutti se abbiamo questa Europa che si sta rifacendo forse sotto i nostri occhi. No, quindi molto bello, e ringrazio molto Schieder perché ha avuto il coraggio anche di, sapendo di, naturalmente di suscitare polemiche, di incontrare opposizione eccetera, di venire qui. Trovo questo un grande segno di amicizia e anche di serietà professionale, quindi lo voglio ringraziare apertamente. Potrei fermarmi anche solo qui, però voglio dire due cose da inesperto, perché non sono certo un contemporaneista, non mi sono mai occupato di queste cose. Già veniva dalle osservazioni di Schieder che il suo confronto fra Nolte e De Felice è comunque un confronto zoppo, in qualche modo, è un po' forzato, perché mi pare che si possa senz'altro dire che la grande differenza sta nel fatto che De Felice è giunto a una serie di affermazioni, di conclusioni di tipo politico che io non condivido e che anzi ho apertamente disprezzato, se devo usare tutto quello che io, cioè il sentimento che ho nutrito nei confronti della proposta di Nolte di abolire dalla nostra memoria il tema dell'antifascismo, però sì, di De Felice. Però De Felice è arrivato a questa conclusione sulla base di veramente una ricerca memorabile. Da questo punto di vista non c'è niente da dire. Ecco, quello che io non capisco è la contraddizione che sta nel fatto di dedurre, di far derivare da una fondazione così oggettiva, oggettivistica, no? Della ricostruzione del fascismo, conclusioni così soggettive come sono quelle relative al fatto che di antifascismo non si dovrebbe più parlare. Questa la trovo una grande contraddizione. Però bisogna rispettare, naturalmente, io credo che Schieder sia il primo a rispettarlo, il lavoro di De Felice, anche se poi magari non si condividono, no? Alcune conclusioni, alcuni risultati di questo suo lavoro. Questo è il primo discorso, che naturalmente andrebbe sviluppato molto di più. Rispetto al problema invece del nazismo nella sua componente völkisch, che sarebbe in fondo, se ho capito bene, e da, comunque da molti viene presentato come uno dei punti cruciali di differenziazione tra il fascismo e il nazismo. Certo, il nazismo ha questa componente e sono molto, ho seguito i lavori di Corny che ha studiato questa radice addirittura nella grande componente agraria, no, che ha portato avanti. E, però non bisogna, io credo che non si possa, insomma, ridurre l'interpretazione del nazismo a ciò. Cioè, io credo che il nazismo vada interpretato alla luce di una straordinaria vicenda storica che la Germania ha avuto durante tutto l'Ottocento e che non è stata affatto völkisch, ma che ha investito in maniera fortissima i ceti più qualificati e più responsabili della nazione tedesca. Carl Schmitt, che non è certo persona da considerare, insomma, voglio dire, di sinistra, a Norimberga ha presentato uno splendido rapporto per spiegare come mai l'alta burocrazia tedesca sia potuta convertire con assoluta semplicità, facilità e continuità storica ai principi e alla prassi del nuovo regime. Allora io dico, anzi porterei avanti la mia interpretazione fino al punto di dire che se c'è una differenza fra il fascismo e il nazismo, una differenza che può essere storicamente valutata, io credo che questa riposi proprio nella preistoria dei due totalitarismi. E la preistoria del totalitarismo italiano è fatta di un popolo che non è mai stato tale e di uno Stato che è stato molto poco tale. Mentre la preistoria del totalitarismo tedesco è fatta di un popolo che è stato molto tale e di uno Stato che è stato moltissimo tale. Mi chiedo, come problema storiografico, se questo non sia proprio uno dei nodi su cui rifare il confronto. Chiedo scusa. Grazie. Credo che dobbiamo adesso chiudere la lista che contiene questi nomi. Ara, Hammerstein, Hunecke, Lill, signora Cervera. Due osservazioni, una lapidaria e una breve, perché il tempo è poco. Non saprei fino a quel punto il libro di De Felice su Mussolini, la biografia su Mussolini, sia rimasta unberücksichtigt fino a metà degli anni 70. Io penso che nonostante un profondo anche coinvolgimento emotivo delle due persone, che benché di generazioni diverse, non fanno in quel caso solo opera di storico, ma anche opera di politico, le due rassegne e recensioni al primo volume di De Felice, pubblicate da Vagliani e da Vivarelli sulla Rivista Storica Italiana, rappresentano forse, e soprattutto naturalmente sugli ultimi capitoli del primo volume di De Felice, perché era questo che interessava i due recensori, rappresentano forse uno dei momenti più alti sulla discussione che è stata suscitata dai libri di De Felice. E importante rimane pur sempre, anche se forse vale più proprio come contributo, credo abbastanza discutibile a distanza di ormai 30 anni, sulla storia del fascismo che non sulla storia dell'ebraismo italiano nel periodo fascista, e quella storia degli ebrei che esce non a metà degli anni 60 ma proprio già nel 1961 e che apre un po' questo periodo. E poi una osservazione su questo tema della Lastervergangenheit, questo forse direi che non tocca tanto problemi di carattere storiografico, ma problemi di memoria storica o addirittura di coscienza storica. Ecco, credo Schieder ha detto giustamente di questa doppia tendenza che c'è stata in Germania, da un lato il tentativo di sottrarsi e dall'altra parte invece proprio una lacerante autoanalisi su cosa è stato questa Vergangenheit. Ecco, penso che forse e probabilmente questo ha anche influito sulla storiografia italiana del fascismo, questa Last der Vergangenheit non è stata in Italia assolutamente sentita. C'è una frase, se ricordo così a memoria in italiano, di Arnold Zweig sulla DDR: noi non abbiamo digerito il nostro passato, l'abbiamo vomitato. C'è, io ho l'impressione che per quanto riguarda un lungo arco di tempo dopo il 45 si è proprio verificato questo problema. Ecco, non per esempio per cercare di fare dei processi personali, rimanendo per esempio nel campo del nostro mestiere di storici, quanti itinerari per esempio sarebbe interessante approfondire, non per fare un processo, per dare delle colpe, ma semplicemente per vedere che cosa si è verificato in quel arco di tempo. Ecco, direi tutto questo per un lunghissimo periodo di tempo in Italia è mancato, e forse questo spiega anche il perché di certe unilateralità da una parte e dall'altra nel momento in cui sul fascismo si apre un dibattito storico. Ecco, per esempio, io ho vissuto il novembre 1988 in un paese che anche questo è molto spesso accusato come coscienza pubblica di avere vomitato il proprio passato, cioè in Austria, e in occasione della Kristallnacht, abbastanza del 50° anniversario, e in maniera abbastanza interessante, in Austria si usava in quel periodo il termine di pogrom per definire queste giornate viennesi. Ecco, lì per esempio c'è stato effettivamente un riflusso di memoria storica che mi augurerei che qualche volta, a proposito della discussione di questi problemi, emergesse anche in Italia. Grazie. Grazie. Professor Hammerstein. Es mag ein wenig merkwürdig sein, dass ich mich auch zu Wort melde, Herr Schieder. Mir geht es ja wie Herrn Weiß, dass ich an sich nicht kompetent bin in diesem Gebiet. Andererseits hatte ich, und das veranlasst mich zu einer Bemerkung, doch eine gewisse Kompetenz zu erlangen, als ich die Universitätsgeschichte Frankfurts zu schreiben hatte über die letzten 50 Jahre. Und das ist ein heikles Kapitel der NS-Vergangenheit, wie sich jeder denken kann. Und bei Ihren Ausführungen, zu denen ich inhaltlich gar keine Anmerkungen machen will, sondern nur eine Frage stellen, und die kann auch nur die deutsche Seite betreffen, weil ich die italienische zu wenig kenne, fiel mir gleichwohl auf, und das fiel mir auch in der Auseinandersetzung eines Frühneuzeitlers mit den Diskussionen der Zeithistoriker immer wieder auf, wie aufgeregt das Ganze zugeht. Das, was Sie sagten oder was ja auch gerade gesagt wurde, die Last der Vergangenheit, die so viele Kollegen niederdrückt und sie nicht zum Denken zwingt. Mit anderen Worten, ich will also niemand beschuldigen, mich interessiert, und das ist eigentlich die Frage, die ich an Sie richten will, inwieweit die von Broschardt geforderte Historisierung des Nationalsozialismus in Deutschland nicht doch gelingt, wenn man von dem Historikerstreit absieht, und ob es Vergleichbares eigentlich in Ansätzen bereits in Italien gibt. Denn aufgrund Ihrer Ausführungen habe ich den Eindruck, dass dieses Problem, das ja ein Zentralproblem des Umgangs mit der jüngeren Vergangenheit ist, hier gar nicht zumindest diskutiert wird. Bei uns wird es das. Das ist meine Frage. Also ich bin genauso wenig Experte wie viele andere, mach's auch sehr kurz. Ja, aber kann eine Frage doch nicht unterdrücken. Ich glaube, in der Ablehnung von Nolte sind wir uns, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, weitgehend einig. Aber diese Einigkeit reicht vielleicht nicht sehr weit. Und zwar, wenn ich so recht verstanden habe, wird Nolte zum Teil schon vorgeworfen, dass er überhaupt vergleicht, was ich allerdings für sehr legitim halte, aber eigentlich natürlich erst, dass er dann eine Vergleichbarkeit herstellt und dann auch von einer strukturellen Verwandtschaft hier zwischen diesen Regimen spricht. Gut, also darauf will ich mich nicht einlassen, aber ich habe den Eindruck, dass Sie er in meinen Augen mit einer geringeren Rechtfertigung nun sich ihrerseits um nicht nur um einen Vergleich, sondern um eine Vergleichbarkeit des nationalsozialistischen und des faschistischen Regimes bemühen. Und wenn ich mir die Resultate des stalinistischen Regimes und des mussolianischen oder faschistischen in Italiens anschaue, dann kann ich ihr starkes Bestreben, hier um jeden Preis strukturelle Verwandtschaften bis hin zum Genozid, Sie haben sich nicht nur an dieser Stelle, sondern auch schriftlich so geäußert, eben gesagt, also der italienische Faschismus ist zumindest latent genozidverdächtig. Sie haben auf das Wirken von Faschisten auf dem Balkan und in Afrika, Nordafrika und Abessinien hingewiesen. Da muss ich sagen, dass ich dieses Bestreben, hier nun um jeden Preis strukturelle Gemeinsamkeiten festzustellen, einfach nicht verstehen kann. Mir ist unklar, aus welchem Motiv heraus Sie so stark die Gemeinsamkeiten, ganz entgegen etwa den Thesen, vor allen Dingen von Bracher oder auch von De Felice, den ich in dieser Hinsicht allerdings weniger ernst nehme, dass Sie gleichwohl so sehr darauf beharren, dass diese beiden Regime bis hin in den Rassismus hinein wesensverwandt seien. Also Ihre Motive sind und bleiben mir unklar. Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Will. Ich habe nur noch eine sehr kurze zusätzliche Bemerkung. Wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie das Buch von Klaus Vogt sehr positiv abgehoben von der mehr kritischer von Ihnen betrachteten Darstellung von De Felice. Und mir scheint das charakteristisch dafür zu sein, dass man bei einer solchen Verkürzung eben auch die Standpunkte nicht richtig wiedergibt. Das Buch von Klaus Vogt ist ausgezeichnet. Ich habe das kürzlich gelesen und rezensiert. Das stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber Klaus Vogt führt doch für einen wichtigen Teilbereich nichts anderes aus, als was bei De Felice steht. Vor allen Dingen in der Storia degli Ebrei und auch in weiteren Diskussionen über Rassismus und über die relativ breite Möglichkeit für Juden in Italien Unterschlupf zu finden. Außerdem haben sie dieselben Quellen gebraucht. Zum Teil hat De Felice ihm die Quellen genannt. Vielen Dank. La signora Cervé. Scusi, se so soltanto il cognome di suo marito. Volevo proporre un suggerimento. Nel 1965, quando uscì Mussolini il rivoluzionario, fu premessa, richiamandoci anche ai discorsi di ieri, un'introduzione di Delio Cantimori, che allora riuscì largamente incomprensibile ed è molto poco utilizzata nel dibattito. Rileggerla oggi potrebbe dare qualche sorpresa. Allora Delio Cantimori indicava come una delle chiavi interpretative di De Felice il riferimento ad Augusto Del Noce, richiamava un'interpretazione di tipo sociologico e neutrale da storico senza aggettivi, se ne è parlato ieri, polemizzando sul fatto che in realtà lo storico senza aggettivi a volte può occultare anche in buona fede gli aggettivi. Vale la pena di ricordare che qualche anno dopo De Felice nelle interpretazioni sul fascismo legava l'interpretazione metastorica di Del Noce e di Nolte come una interpretazione che presentava elementi comuni. Può anche essere interessante, facendo un salto forse non del tutto lecito, ricordare il dibattito che si è svolto un paio di anni fa sul problema dell'antifascismo e dei suoi riflessi costituzionali, di cui Del Noce in Italia è stato un protagonista di rilievo. No, la discussione è chiusa. Mi dispiace, la discussione. No, neanche una parola. Auch nicht ein Wort. Ich bitte um Entschuldigung. Bevor ich Herrn Schieder das Wort gebe zum letzten Beitrag dieser Diskussion, glaube ich, sollte ich doch sagen, das, was in einer solchen Diskussion am meisten erwartet wird, ist am wenigsten gekommen, nämlich klare Fragen, die klar zu beantworten sind. Es hat dafür das andere, was man erwartet, reichlich gegeben, nämlich Zusätze, weitere Ausführungen und so weiter. Und schließlich hat es das gegeben, worauf nur sehr schwer zu antworten ist, Polemik. Ich überlasse es Herrn Schieder, wie er auf die verschiedenen Dinge antworten wird. Bei einem zeitgeschichtlichen Thema sind die Polemiken nur mit unendlich vielen Argumenten durchzuführen. Und da ist wahrscheinlich gar nicht viel. Und dann enden sie nicht mit Überzeugung der Partner. Herr Schieder. Ja, also vielleicht würde ich es gar nicht mal ganz so sehen. Es ist natürlich eine Menge Fragen da drin, die ich gar nicht alle beantworten kann. Ich würde vielleicht erstmal grundsätzlich sagen, dass ich hier nicht ausdrücklich hier keinen Versuch gemacht habe, den italienischen Faschismus mit dem Nationalismus zu vergleichen. Also alle diese Fragen gehen heute, wo ich das sonst tue, eigentlich nicht in die richtige Richtung, weil ich ja diese Aufgabe auch gar nicht gestellt mir war, das zu tun, sondern ich habe verglichen die historischen Interpretationen in beiden Ländern über Nationalsozialismus und Faschismus. Das ist ja doch ein erheblicher Unterschied zunächst mal. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich bin das ist nicht von mir erfunden, die Gemeinsamkeit der Debatte über Nolte und De Felice, sondern ich habe sie übernommen, ich habe sie vorgefunden in Italien. Tranfaglia, Gustavo Corni, Finzi, wen immer ich auch zitiert habe, die italienischen Historiker haben in der Auseinandersetzung mit De Felice die Debatte mit dem deutschen Historikerstreit verstrengt. Und dies habe ich vorgetragen und dies war jetzt zunächst mein, da wo ich sah, dass hier auf einmal, das ist neu, eine solche Verschränkung der Debatte in Italien eingetreten ist. Das heißt also, der Forschungsprozess auch in Italien ist weitergegangen und auch in Italien versucht man heute nicht mehr isoliert den italienischen Faschismus zu diskutieren, sondern ihn in Bezug auf den Nationalsozialismus zu diskutieren. Dies ist zunächst einmal, und das ist eigentlich mein wichtigster Punkt, den ich für wichtig halte und auch für vielversprechend halte. Die Ursache dafür ist zweifellos, sind Forschungen, wie sie Giorgio Rochat und Angelo Del Bocca und andere gemacht haben, dass sie in sehr viel stärkerem Maße das Gewaltpotenzial des italienischen Faschismus aufarbeiten. Hier ist viel zu wenig bekannt und De Felice hat das weitgehend unberücksichtigt gelassen, was auch zum Teil mit einer Archivsituation zu tun hat, weil die Militärarchive nach wie vor nicht zugänglich gemacht werden, was sozusagen im Vergleich zu unseren deutschen Archivsituationen eine Ungeheuerlichkeit ist eigentlich. Für Historiker eine Herausforderung auch sein müsste, dass sie dort hereinkommen. Das wäre sozusagen mein grundsätzlicher Ausgangspunkt zunächst einmal. Dass in der Debatte nun polemische Überspitzungen vorkommen und überhitzte Stellungnahmen vorkommen, ist bei allen zeitgeschichtlichen Debatten wohl unvermeidlich. Und ich bin darauf im Einzelnen nicht eingegangen. Also das ist geradezu strukturell wunderbar zu vergleichen, wie die Debatten abliefen. Eben dem sogenannten, gebe ich allen gerne recht, ob man das Historikerstreit nennen soll oder nicht. Der heißt nun mal so, wie vieles falsch heißt in der Geschichte und wir schleppen das dann fort. Wir können es ja immer die Anführungszeichen mitdenken. In Italien auch, der Verlauf war äußerst ähnlich. Es sind immer bestimmte, sehr manchmal komplizierte politische Anlässe, da werden verschiedene politische Gruppierungen führen, einen Ersatzstreit, weil sie in der Regel was anderes meinen. Das war aber durchaus auch in Italien so. Wobei Nolte und De Felice eins gemeinsam haben, dass sie bewusst diesen Streit jeweils auch hervorgerufen haben, von sich aus. Das war bei beiden ja auch erklärte Absicht, weil sie diese Resonanz ja auch haben wollten. Um noch auf De Felice vielleicht auf Einzelfragen einzugehen, weil Herr Ader hat da sehr Wichtiges gesagt. In der Tat, das habe ich aber ganz kurz erwähnt, auch über den ersten Band, Mussolini Revolutionario, hat es die Debatte gegeben, diese wichtigen Aufsätze von Valiani und Vivarelli, die mir natürlich bekannt sind. Aber die Debatte über den ersten Band, auch über die Storia degli Ebrei, so durch Faschismus, unterscheidet sich von den späteren. Denn das war ja noch vor Faschismus, vor der faschistischen Zeit. Mussolini Revolutionario ist bis 1918. Da ging es eigentlich um Storia del Socialismo, wenn Sie so wollen, Storia del Primo Guerra Mondiale. Und da gab es eine große Debatte. Bei den nächsten Bänden nicht mehr. Und De Felice hat das häufig und mit Recht an verschiedenen Stellen beklagt, dass über seine weiteren Bände, die über den Faschismus handeln, keine vernünftige Debatte stattfindet. Also über den Mussolini, Faschista und so weiter. Und darum hat er sich ja dann auch entschlossen, er sagt das ja auch wortwörtlich, ich kann mich nur mal auf ihn berufen, in dem Interview das Ulfaschismo, dass er die Mauer des Schweigens durchbrechen wolle und dass er endlich die Historiker und die Politiker zwingen wolle, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Das ist ihm ja dann auch in der Tat gelungen. Das also vielleicht zur Frage, wie ich De Felice in dieser Hinsicht einordne und wer das sich selbst auch einordnet. Ein weiterer Punkt bei De Felice ist der, da hat Frau Marisa Giavelli hat eben darauf aufmerksam gemacht, dass er sich auch durchaus in seinen Positionen geändert hat. In der Auflage, er hat früher ja eine Band geschrieben, Interpretazione sul Fascismo, und eine Anthologie über Texte zur Faschismustheorie herausgegeben, die auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Nur in der vierten Auflage jetzt zu der Interpretation des Ulfaschismo, die meistens nicht mehr beachtet wird, wenn man Neuauflagen sich nicht mehr so ansieht, hat er das ganze Buch dementiert. Er lehnt es jetzt ausdrücklich ab, überhaupt noch allgemeine faschismustheoretische Vergleiche durchzuführen. Und daher auch sein Insistieren darauf, dass eben der italienische Faschismus in keiner Weise etwas mit dem Nationalismus zu tun hätte. Und daher jetzt sozusagen die Gegenreaktion der italienischen Kollegen gegen ihn. Nun gehe ich soweit auf dieses Thema natürlich ein. Ich bin der Letzte, der irgendeinen Vergleich nicht für sinnvoll hält. Ganz im Gegenteil, das ist notwendig, sowohl mit den ist die Totalitarismustheorie, das war nicht meine Auffassung, die ich vortrug, ist sie notwendig, wie die Faschismustheorie notwendig ist. Was nicht sinnvoll ist, ist sozusagen Vereinzelung. Jede Art von Vergleichansatz ist notwendig, weil ja da gerade nur aus dem Vergleich heraus das Singuläre, das Historische nach meiner Auffassung hervortreten kann jeweils. Und der Vergleich von unter bestimmten Bedingungen hat, kann man natürlich vergleichen den Bolschewismus mit dem Nationalismus, nur nicht so wie Nolte. Er vergleicht nämlich nicht Nolte, sondern er setzt Abhängigkeiten. Er behauptet, der Nationalismus sei eine Reaktion auf den Bolschewismus. Das ist kein Vergleich, das ist etwas völlig anderes. Das ist eigentlich der entscheidende Vorwurf, den man ihm machen muss. Und das hängt in der Tat, mehrere Kollegen haben das ja gesagt, Cervelli und auch Herr Hammerstein, nein, der war es nicht, ich habe so viele Fragen bekommen, dass ich nicht mehr genau sehe, mit seinem Heidegger, Herr Wandruschka war es, mit seinem Heidegger-Standpunkt zusammen. Ich habe darüber einen größeren Aufsatz geschrieben, dem ich versucht habe, ich habe mich am Historikerstreit vorher nicht beteiligt, erst diesen Aufsatz geschrieben über Nolte und Heidegger. Er hat darauf geantwortet und ist der Antwort ausgewichen, er hat mir recht gegeben im Grunde, er räumt das selbst ein. Er hat ja einen großen Aufsatz über historische philosophische Geschichtsschreibung geschrieben, wo er das genau auseinanderlegt, was er machen will in der historischen Zeitschrift. Insofern ist es relativ klar, dass man ihn daraufhin deuten muss. Was nun den Vergleich des italienischen Faschismus und Nationalismus anbetrifft, so soll man ihn, finde ich, kann man ihn nicht ausschließen. Und vergleichen heißt ja, man muss es immer wiederholen, ja nicht gleichsetzen. Ich setze überhaupt gar nichts gleich. Und das war die entscheidende Frage von Hunecke, worum es mir dabei geht, ist ja in der Tat die herausbekommen, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. Und die Gemeinsamkeiten liegen, das ist mein eigentlicher Erkenntnis, wenn Sie so wollen, wie man das früher sagte, 68er Zeiten Erkenntnisinteresse, wäre dieses zu sehen, dass die nationalsozialistische Machtergreifung in ganz erstaunlich hohem Maße in breitester Diskussion, ich habe sehr viel Material inzwischen dazu zusammen, zwischen 1930 und 1933 auf das Modell Italien geschaut hat. Italia docet, hat der Möller van den Broek gesagt. Das ging von ganz links bis ganz rechts, gibt auch natürlich genauso viel Kritik daran, aber eben doch der Vorbildcharakter, es so zu machen wie die Italiener, so schlimm ist das ja nicht, vor allem die Lateranverträge haben dann auch die katholische Seite noch dazu gebracht, das so zu sehen. Dort ist ja nur ein autoritärer Staat, was ja alles stimmte. Der König und die Bürokratie, das alte Italien ist ja noch da. Es ist nur eine partielle Diktatur. Und was sollen wir mit der Misere der Weimarer Republik machen? Doch besser so. Und der Ablauf des Machtergreifungsprozesses, das meine ich allerdings doch, ist in hohem Maße vergleichbar. Nicht hinterher mehr die Entwicklung. Die totalitäre Ausformung des deutschen Staates ist so ungeheuerlich, dass damit sehr rasch die Vergleichbarkeit verloren geht. Natürlich. Was nicht heißt, dass man nicht auch, und das ist natürlich eine Sache der italienischen Historiker, im italienischen Faschismus ein erhebliches Gewaltpotenzial vorfinden kann. Das Wort Genozid stammt nicht von mir, sondern von Rochat und von Giorgio von Del Boca, die das, von Tranfalia, die davon sprechen. Nicht, ob man das so, Genozid ist ja ein, sozusagen ein Massentötungsbegriff, den man natürlich so und so anwenden kann. Dazu will ich mich jetzt nicht weiter äußern. Die historische Herkunft der beiden Regime ist in vieler Hinsicht, Herr Weiß hat das auch vor allem ja darauf hingewiesen, unterschiedlich, weil die beiden Länder in ihrer Geschichte nicht voll vergleichbar sind, allerdings doch in einem hohen Maße als verspätete Nationalstaaten auch wiederum nicht so ganz unähnlich. Und die Frage, ob und inwieweit nun die Ideologie alles ausmacht, da ist der Forschungsprozess doch längst weitergegangen. Es gibt doch, also wenn man jetzt bis hin zu Zittelmann die neuesten Biografien und in die angelsächsische Forschung wohl hineinsieht, das behauptet ja eigentlich niemand mehr, dass die Ideologie im Nationalismus entscheidend gewesen sei. Denn gerade das rein Funktionale bei Hitler, das Spielen mit ideologischen Versatzstücken, so ist sehr dem zu vergleichen, was Mussolini betrieben hat, dass man meinetwegen 1928 bei den Wahlen den Antisemitismus oder 1930 bei den Wahlen den Antisemitismus völlig wegließ und überhaupt taucht er der Wahlpropaganda nicht auf und ähnliche Dinge mehr. Ich will darauf jetzt nicht eingehen. Also das scheint mir nicht mehr so zwingend zu sein, eher doch die sozialgeschichtlichen Grundsituationen in beiden Ländern. Was nun die Frage der Historisierung anbetrifft, danach hat Herr Weiß auch gefragt. In der Tat, das habe ich aber auch gesagt, dass Burchard für Historisierung plädierte. Und Historisierung hieß aber, dass man einen breiteren Rahmen der Verantwortlichkeiten innerhalb der Machtergreifung, innerhalb des Regimes sehen müsse. Und diese Art von Historisierung ist, denke ich, doch anders als die Nolte fordert, der gerade die Verantwortlichkeit sozusagen auf Stalin abschiebt. Insofern ist der Begriff Historisierung ja ausdeutbar und muss, denke ich, jeweils unterschiedlich betrachtet werden. Das habe ich auch versucht an anderer Stelle. Was die Last der Vergangenheit anbetrifft, von der Herr Ara und von Herrn Hammerstein gesprochen haben, dass sie unterschiedlich gesehen wird, liegt natürlich, hängt damit zusammen, dass die italienische Selbstbewusstsein nach 1945 oder 1946 sich auf Resistenza und Antifaschismo berufen konnte. Dass man dies aber sicherlich auch überdehnte und überzog und daher auch der völlig berechtigte Gegenstoß von De Felice mit seiner kritischen Forschung gegenüber dem Modell des Antifaschismo, das wirkt bis heute nach. Ich habe gerade jetzt hier in Italien eben erfahren, es gab einen Film, wie solche Filme wohl sind, in der BBC über Gewalt der Italiener in Jugoslawien im Krieg. Darüber gab es eine große Pressedebatte. Ich habe die Presseauszüge dazu. Eine etwas aufgeregte Debatte, jetzt vor ein paar Monaten war es, glaube ich, mit dem Film der BBC. Ich denke, in der Bundesrepublik wäre das Erste, dass sich die Rundfunkanstalten darum reißen würden, diesen Film sofort auch in Deutschland zu senden. Soweit ich höre, denkt die Reihe gar nicht daran, diesen Film auch hier zu zeigen. Ich glaube nicht, dass der besonders objektiv ist, natürlich nicht. Aber es ist sozusagen eine Herausforderung darüber, die auch in die Öffentlichkeit dann dringen könnte. Es gibt also auch gewisse Tabuisierungs- und Verdrängungsmechanismen, die sozusagen an dieser Last der Vergangenheit vorbeigehen mögen, wie es bei uns auch gibt, dass sie immer viel geringer ist und viel geringer bleiben wird als die deutsche, steht von vornherein selbstverständlich überhaupt außer aller Frage, nach meinem Eindruck. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob ich allen Erwartungen mit meinen Antworten entsprochen habe. Der Herr Vorsitzende hat gemeint, ich müsse alles am Schluss beantworten. Dann kann man also nur zusammenfassend es tun. Und ich danke aber für die vielen Fragen. Vielen Dank.